Die Eröffnungsfeier der Fotoausstellung zum 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas, die Sonne und die koreanische Frauenbewegung, gab es am 10. November im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang. Daran nahmen die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die leitenden Mitarbeiterinnen und die Mitglieder des Frauenbundes teil. In der Ausstellungshalle sind die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un sowie von der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk zu sehen. Außerdem sind auch über 150 Fotos über das glückliche Leben der Frauen der TVRK zur Schau gestellt.